Abschnitt 17 von Onkel Toms Hütte von Harriet Beecher Stowe. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 18. Kapitel: Miss Ophelias Erfahrungen und Meinungen. Unser Freund Tom verglich oft in seinen einfachen Gedanken sein glücklicheres Los in der Sklaverei mit dem Josephs in Ägypten, und in der Tat wurde im Verlauf der Zeit, wie er sich immer mehr unter dem Auge seines Herrn entwickelte, die Ähnlichkeit noch größer. St. Clair war indolent und leichtsinnig in Geldsachen. Die Einkäufe für das Haus hatte bis jetzt hauptsächlich Adolf besorgt, der mindestens ebenso leichtsinnig und verschwenderisch wie sein Herr war, und diese beiden hatten den Verzettlungsprozess mit großer Schnelligkeit betrieben. Tom, seit vielen Jahren gewöhnt, das Eigentum seines Herrn als einen seiner Obhut anvertrauten Gegenstand zu betrachten, sah mit einer Besorgnis, die er kaum verbergen konnte, die in dem Hause St. Clairs herrschende grenzenlose Vergeudung, und gab von Zeit zu Zeit in der ruhigen und indirekten Weise, welche seine Klasse sich oft angewöhnt, seine Winke. St. Clair verwendete ihn anfangs nur gelegentlich, aber wie er allmählich seine Verständigkeit und seine große Anlage für Geschäfte kennenlernte, vertraute er ihm mehr und mehr, bis er allmählich die Einkäufe für die Wirtschaft alle zu besorgen hatte. »Nein, nein, Adolf«, sagte St. Clair eines Tages, als Adolf sich bei ihm über die Verminderung seiner Machtvollkommenheit beklagte, »lass Tom nur machen. Du weißt nur, was du brauchst. Tom weiß, was es kostet und zu stehen kommt, und das Geld kann doch einmal mit der Zeit alle werden, wenn nicht jemand dafür sorgt.« Mit dem unbedingten Vertrauen eines sorglosen Herrn beehrt, der ihm eine Rechnung gab, ohne sie anzusehen, und das Geld, das er zurückbrachte, ungezählt einsteckte, war Tom jeder Versuchung, unehrlich zu sein, ausgesetzt, und nichts als seine unerschütterliche Herzenseinfalt aufrecht erhalten und gestärkt durch christlichen Glauben konnte ihn rein erhalten. Aber bei diesem Charakter war das ihm geschenkte, ganz schrankenlose Vertrauen eine Gewähr für die gewissenhafteste Genauigkeit. Mit Adolf war die Sache anders gewesen, gedankenlos und genusssüchtig und nicht im Zaum gehalten von einem Herrn, der die Nachsicht leichter fand als die Zucht, war er hinsichtlich seiner und seines Herrn über das Mein und Dein in eine vollständige Gedankenverwirrung geraten, die manchmal sogar St. Clair unruhig machte. Sein eigener gesunder Sinn sagte ihm, daß eine solche Erziehung seiner Dienerschaft unrecht und gefährlich sei, eine Art fortwährende Reue begleitete ihn überall hin, obgleich sie nicht stark genug war, um ihn zu einer entschiedenen Änderung seines Verfahrens zu bewegen. Im Gegenteil trug diese Reue gerade dazu bei, seine Nachsicht noch größer zu machen. Er ging leicht über die schlimmsten Fehler hin, weil er sich sagte, dass seine Dienstboten sich derselben nicht schuldig gemacht hätten, wenn er seine Pflicht getan hätte. Tom betrachtete seinen leichtsinnigen, heiteren und schönen jungen Herrn mit einer seltsamen Mischung von Untertänigkeit, Ehrerbietung und väterlicher Besorgnis. Dass er nie die Bibel las, nie in die Kirche ging, dass er über alles und jedes scherzte, was seinem Witze Nahrung gab, dass er seine Sonntagabende in der Oper oder im Schauspiel verlebte, dass er öfter als gut war zu Weingelagen und Clubs und Abendessen ging, das waren alles Sachen, die Tom so deutlich sehen konnte wie jeder andere und die ihn zu der Überzeugung brachten, dass Master kein Christ sei, eine Überzeugung, die er jedoch kaum gegen jemand auszusprechen gewagt hätte, die ihn aber zu vielen Gebeten in seiner eigenen, einfachen Weise veranlassten, wenn er allein in seiner Schlafkammer war. Bei alledem hatte Tom seine Art, mit dem seiner Klasse oft eigenen Takt, gelegentlich seine Meinung zu sagen, so zum Beispiel, als an dem Tage nach dem eben beschriebenen Sonntag St. Clair zu einem fidelen Gelage gegangen war und zwischen 1 und 2 Uhr nachts in einem Zustande nach Hause gebracht wurde, wo das Physische im Menschen entschieden das Übergewicht über das Geistige hatte. Tom und Adolf halfen ihm ins Bett, letzterer in bester Laune und offenbar in der Überzeugung, dass die ganze Geschichte ein recht guter Witz sei, und herzlich lachend über Toms einfältiges Entsetzen. Dieser aber war in der Tat einfältig genug, fast die ganze Nacht wach zu bleiben und für seinen jungen Herrn zu beten. »Nun, Tom, auf was wartest du noch?« sagte St. Clair am nächsten Morgen, als er im Schlafrock und Pantoffeln in seinem Arbeitszimmer saß. St. Clair hatte Tom soeben Geld und verschiedene Aufträge übergeben. »Ist etwas nicht in Ordnung, Tom?« setzte er hinzu, als Tom immer noch stehen blieb. »Ich fürchte nicht, Master«, sagte Tom mit ernstem Gesicht. St. Clair legte die Zeitung aus der Hand, setzte die Kaffeetasse hin und sah Tom an. »Was gibt's denn, Tom? Du siehst ja so feierlich aus wie ein Sarg.« »Es ist mir sehr schlecht, Master. Ich habe immer geglaubt, Master wäre gut gegen jedermann.« »Nun, bin ich das nicht gewesen, Tom? Sage, was willst du? Du hast gewiss etwas nicht bekommen, und das ist die Einleitung dazu?« »Master ist immer gut gegen mich gewesen. Ich habe mich in der Hinsicht über nichts zu beklagen, aber gegen einen ist Master nicht gut.« »Aber Tom, was hast du dir in den Kopf gesetzt? Nur heraus mit der Sprache, was meinst du?« »Vorige Nacht, zwischen 1 und 2 Uhr, habe ich es gedacht. Dann habe ich mir die Sache überlegt. Master ist gegen sich selbst nicht gut.« Als Tom dies sagte, hatte er seinem Herrn den Rücken zugekehrt und die Hand an den Türgriff gelegt. St. Clair fühlte, dass sein Gesicht feuerrot wurde, aber er lachte. »Oh, das ist alles?« sagte er leichthin. »Alles«, sagte Tom, der jetzt plötzlich umkehrte und auf die Knie fiel. »Oh, mein lieber junger Herr, ich fürchte, es ist der Verlust von allem, von Leib und Seele. Das gute Buch sagt, es beißt wie eine Schlange und sticht wie ein Otter, guter Master.« Toms Stimme erstickte und Tränen rannen an seinen Wangen herunter. »Armer, törichter Mensch«, sagte St. Clair, dem selbst Tränen in den Augen standen. »Steh auf, Tom, ich bin die Tränen nicht wert.« Aber Tom wollte nicht aufstehen und sah ihn flehend an. »Gut, ich werde diesen verwünschten Unsinn nicht mehr mitmachen, Tom«, sagte St. Clair, »auf meine Ehre, ich tue es nicht wieder. Ich weiß nicht, warum ich es nicht schon längst unterlassen habe. Ich habe es immer verabscheut und mich dazu. Also wisch dir jetzt die Tränen aus den Augen, Tom, und geh, deine Sachen zu besorgen. Nein, nein«, setzte er hinzu, »keinen Segen. Ich bin jetzt nicht so wunderbar gut«, während er Tom sanft nach der Tür schob. »Ich gebe dir mein Ehrenwort, Tom. Du sollst mich nicht wieder in diesem Zustande sehen«, sprach er, und Tom trocknete sich die Augen und verließ ihn mit großer Befriedigung. »Und ich will ihm Wort halten«, sagte St. Clair, als er die Tür zumachte. Und St. Clair hielt Wort, denn grobe Sinnlichkeit war in seiner Gestalt eine seinem Charakter eigene Schwäche. Aber wer soll unterdessen die vielfachen Bedrängnisse unserer Freundin Miss Ophelia beschreiben, die nun das Amt einer Hausfrau im Süden übernommen hatte? Der ganze Unterschied der Dienstboten in den Haushaltungen des Südens liegt in dem Charakter und der Fähigkeit der Hausfrauen, die sie erzogen haben. Im Süden wie im Norden findet man Frauen, die ein ungewöhnliches Talent für die Herrschaft und einen seltenen Takt im Erziehen haben. Solche Charakter können mit scheinbarer Leichtigkeit und ohne Strenge die verschiedenen Mitglieder ihres kleinen Haushalts ihrem Willen unterwerfen und in harmonische und systematische Ordnung bringen und die Mängel des einen durch den Überfluss des anderen so ausgleichen, dass ein harmonisches und geordnetes System zustande kommt. Eine solche Hausfrau war Miss Shelby, die wir schon beschrieben haben, und deren Ebenbild im Leben unseren Lesern gewiss schon begegnet ist. Wenn sie im Süden nicht häufig sind, so ist die Ursache dieses Mangels, dass sie überhaupt nicht häufig sind. Sie sind dort so oft zu finden wie anderwärts, und wenn sie vorhanden sind, wird ihnen in den dortigen eigentümlichen gesellschaftlichen Zuständen eine glänzende Gelegenheit zur Ausübung ihres Talents geboten. Eine solche Hausfrau war Marie St. Clair nicht und ebenso wenig ihre Mutter vor ihr. Indolent und kindisch, unsystematisch und leichtsinnig wie sie war, konnte man nicht von ihr erwarten, dass die unter ihrer Obhut erzogenen Dienstboten anders sein sollten. Und sie hatte Miss Ophelia, die in ihrem Haushalt herrschende Verwirrung, ganz richtig beschrieben, obgleich sie nicht den richtigen Grund derselben angegeben hatte. Am Morgen ihres Regierungsantritts war Miss Ophelia schon um 4 Uhr aus dem Bett, und nachdem sie in ihrem eigenen Zimmer alles in Ordnung gebracht, wie sie es zum großen Staunen des Kammermädchens seit ihrer Ankunft jeden Tag getan, bereitete sie einen energischen Angriff auf die Schränke und Kammern der Wirtschaft, zu der sie die Schlüssel hatte, vor. Die Vorratskammer, die Wäscheschränke, der Porzellanschrank, die Küche und der Keller hatten an diesem Tag alle eine feierliche Revue zu bestehen. Verborgene Nachtstücke kamen in einer Ausdehnung an den Tag, welche alle Mächte der Küche und der Kammer in Schrecken setzte. Und in dem Dienstbotenkabinett viele verwunderte Ausrufungen über die Ladies aus dem Norden veranlasste. Die alte Dinah, die erste Köchin und oberste Herrscherin in dem Küchendepartement, war von Zorn über Maßregeln erfüllt, die sie als eine Verletzung ihrer Privilegien betrachtete. Kein Lehnsbaron in den Zeiten der Magna Carta hätte durch einen Übergriff der Krone tiefer verletzt werden können. Dinah war auch ein Charakter nach ihrer Art, und wir würden gegen ihr Gedächtnis ungerecht sein, wollten wir dem Leser nicht einen kleinen Begriff von ihr geben. Sie war eine geborene Köchin und gewiss eine so gute Köchin wie Tante Chloe, wie überhaupt die Neger ein angeborenes Talent für die Kochkunst haben. Aber Chloe war eine geschulte und methodische Köchin, die in einem geordneten häuslichen Geschirr zog, während Dinah ein selbstgebildetes Genie und, wie alle Genies, fast immer hartnäckig eigensinnig und exzentrisch im höchsten Grade war. Wie eine gewisse Klasse von modernen Philosophen sprach Dinah der Logik und dem Verstande entschieden Hohn und nahm stets ihre Zuflucht zu intuitiver Gewissheit, und hier war sie ganz unbesiegbar. Und wenn man noch so viel Talent oder Autorität oder Auseinandersetzung bei ihr anwendete, nichts konnte sie glauben machen, dass ein anderer Weg besser sein könnte als der ihrige, oder dass die Verfahrensart, die sie in der unbedeutendsten Sache befolgt hatte, sich im Mindesten abändern lasse. Das war ihr schon von ihrer alten Herrin, Mariens Mutter, gestattet worden. Und Miss Mary, wie Dinah ihre junge Herrin selbst nach der Heirat stets nannte, fand es leichter, sich zu fügen, als durchzudringen, und so hatte Dinah unumschränkt fortgeherrscht. Dies war um so leichter, als sie eine vollkommene Meisterin in jeder diplomatischen Kunst war, welche die größte Demut des Benehmens mit der größten Unbeugsamkeit des Prinzips vereinigt. Dinah war Meisterin in der großen Kunst des Erfindens von Entschuldigungen in allen ihren Zweigen. Es war bei ihr Axiom geworden, dass eine Köchin nicht Unrecht tun könne, und eine Köchin in der Küche des Südens findet immer Köpfe und Schultern genug, denen sie jede vollkommene Sünde und Schwäche aufbürden kann, so dass sie immer in fleckenloser Reinheit dasteht. Wenn irgendein Teil des Essens verfuscht war, so waren 50 unbestreitbar gute Gründe dafür da, und es war der unleugbare Fehler von 50 anderen Leuten, die Dinah mit schonungslosem Eifer ausschimpfte. Aber sehr selten war etwas Verfuschtes in Dinahs letzten Resultaten. Obgleich ihre Art, etwas zu tun, merkwürdig weitläufig und voller Umschweife war und ohne alle Berücksichtigung von Zeit und Ort, obgleich ihre Küche meistens aussah, als hätte ein hindurchfegender Orkan sie in Ordnung gebracht, und obgleich sie fast so viele Plätze für jedes Küchengerät hatte, als das Jahr Tage zählt, so kam doch, wenn man genug Geduld hatte, ihr die von ihr beliebte Zeit zu lassen, ihr Mittagessen in der besten Ordnung und von einer Zubereitung, die selbst einen Epikureer befriedigen musste, auf den Tisch. Es war jetzt die Stunde der ersten Vorbereitungen zum Mittagessen. Dinah, welche große Zwischenpausen des Nachdenkens und der Ruhe bedurfte und es sich in allen ihren Anordnungen gern bequem machte, saß auf dem Flur der Küche und rauchte einen kurzen Pfeifenstummel, an dem sie sehr hing und den sie stets als eine Art Opferfeuer anbrannte, wenn sie das Bedürfnis der Inspiration zu ihren Maßnahmen fühlte. Das war Dinahs Weise, die häuslichen Musen anzurufen. Rund um sie saßen verschiedene Mitglieder des aufwachsenden Geschlechts, an denen die Haushaltungen im Süden stets so reich sind, beschäftigt mit dem Aushülsen von Schoten, dem Schälen von Kartoffeln, dem Rupfen von Geflügel und anderen vorbereitenden Arbeiten. Und in regelmäßigen Zwischenräumen unterbrach Dinah ihre Meditationen damit, dass sie einem der jungen Gehilfen mit einem neben ihr liegenden Puddingholz etwas auf den Kopf gab. In der Tat herrschte Dinah über die Wollköpfe der jüngeren Mitglieder mit einer Rute von Eisen, und sie schienen ihr für keinen anderen Zweck geboren zu sein, als um Gänge zu ersparen, wie sie es nannte. Es war der Geist des Systems, unter dem sie aufgewachsen war. Und sie führte es in seiner ganzen Ausdehnung durch. Nachdem Miss Ophelia ihren reformierenden Umgang durch alle anderen Teile des Hauses vollendet hatte, trat sie auch in die Küche. Dinah hatte aus verschiedenen Quellen gehört, was im Werke war, und hatte sich vorgenommen, eine defensive und konservative Stellung zu behaupten, mit dem stillen Entschluss, jeder neuen Maßregel sich zu widersetzen oder sie zu ignorieren, ohne sichtbar dagegen anzukämpfen. Die Küche war ein großer Raum mit einem Flur von Ziegelsteinen und einem großen altmodischen Herd längs der einen Seite, eine Einrichtung, welche mit einem modernen Kochofen zu vertauschen St. Clair vergeblich versucht hatte, Dinah zu überreden. Sie gewiss nicht. Kein Pursuit oder Konservativer von irgendeiner Schule konnte hartnäckiger an altersgrauen Unbequemlichkeiten hängen als Dinah. Als St. Clair zuerst aus dem Norden zurückgekehrt war, noch beherrscht von dem Eindrucke von System und Ordnung, den die Kücheneinrichtung seines Onkels auf ihn gemacht hatte, hatte er einen reichlichen Vorrat von Schränken, Kästen und anderen Apparaten angeschafft, um zu einem geordneten System zu reizen, und hatte sich mit der sanguinischen Hoffnung geschmeichelt, dass sie Dinah bei ihren Einrichtungen von einigem Nutzen sein könnten. Er hätte sie ebenso gut für ein Eichhörnchen oder eine Elster kaufen können. Je mehr Kästen und Schränke da waren, desto mehr Verstecke besaß Dinah für die Unterbringung von alten Lumpen, Kämmen, alten Schuhen, Bändern, künstlichen Blumen und anderen Putzsachen, an denen sich ihre Seele erfreute. Als Miss Ophelia in die Küche trat, stand Dinah nicht auf, sondern rauchte in erhabener Ruhe fort und folgte ihren Bewegungen mit einem schielenden Blick aus dem Augenwinkel, obgleich sie allem Anscheine nach sich nur um die rund um sie sitzenden Untergebenen kümmerte. Miss Ophelia fing an, einige Kästen aufzuziehen. »Wozu ist dieser Kasten, Dinah?« sagte sie. »Er ist für fast alles Mögliche bei der Hand, Mrs.«, sagte Dinah. So schien es auch. Aus dem bunten Haufen, der darin lag, zog Ophelia zuerst ein feines Damasttischtuch heraus, mit Blut befleckt und offenbar gebraucht, rohes Fleisch einzuwickeln. »Was ist das, Dinah? Du wickelst doch nicht Fleisch in die besten Tischtücher deiner Herrin.« »Oh Gott, nein, Mrs., es war kein Handtuch bei der Hand, und so nahm ich das. Ich wollte es mitwaschen lassen, deshalb habe ich es dort hineingelegt.« »Wie liederlich«, sagte Miss Ophelia zu sich selbst, indem sie fortfuhr, den Kasten zu durchsuchen, wo sie ein Muskatreibeisen und zwei oder drei Muskatnüsse, ein Methodistengesangbuch, ein paar schmutzige, bunte Taschentücher, etwas Garn- und Strickarbeit, ein Papier mit Tabak und eine Pfeife, ein paar Zwiebäcke, ein oder zwei vergoldete Porzellanuntertassen mit Pomade, ein paar abgelaufene alte Schuhe, einen sorgfältig zugesteckten Fetzen Flanell mit Perlzwiebeln darin, verschiedene Damastservietten, einige grobe Handtücher, Bindfaden und Stopfnadeln und mehrere zerrissene Papiere, aus denen verschiedene Würzkräuter sich zerpulvert im Kasten zerstreuten, vorfand. »Wo tust du deine Muskatnüsse hin, Dinah?« sagte Miss Ophelia mit einer Miene, als ob sie um Geduld betete. »Fast überall hin, Mrs. Es sind welche in der zersprungenen Teetasse dort oben und welche in dem Schrank da drüben.« »Hier liegen ein paar im Reibeisen«, sagte Miss Ophelia und hielt sie in die Höhe. »Gott, ja, ich habe sie heute Morgen hineingetan. Ich habe meine Sachen gerne bei der Hand«, sagte Dinah. »Was sperrst du das Maul auf, Jake? Du wirst's gleich kriegen, still da«, setzte sie hinzu und schlug mit dem Puddingholz nach dem Verbrecher. »Was ist das?«, sagte Miss Ophelia und hielt die Untertasse mit Pomade hin. »Ach Gott, das ist mein Haarfett. Ich habe es hineingetan, um es bei der Hand zu haben.« »Nimmst du deiner Herren beste Tassen dazu?« Mein Gott, ich hatte so viel zu tun und war so in Eile, ich wollte es grad heute herausnehmen. Hier sind zwei Damastservietten. Die Servietten habe ich hineingetan, um sie waschen zu lassen. Hast du denn keinen bestimmten Platz für schmutzige Wäsche? Jawohl, Master St. Clair hat die Kiste dazu dort angeschafft, wie er sagte, aber ich mache manchmal gerne meine Biskuits und setze meine Sachen darauf, und dann ist's nicht bequem, sie aufzumachen. Warum machst du deine Biskuits nicht auf dem Pastetentisch dort? Mein Gott, Mrs., der steht immer so voll von Schüsseln und anderen Sachen, dass gar kein Platz drauf ist. Aber du solltest deine Schüsseln waschen und sie wegräumen. Meine Schüsseln waschen, sagte Dinah in lautem Tone, da jetzt ihr Zorn die Herrschaft über ihr gewöhnliches, ehrerbietiges Benehmen zu gewinnen begann. Was verstehen denn Ladies von Küchensachen, möchte ich wissen? Wann sollte Master sein Essen bekommen, wenn ich meine ganze Zeit auf das Waschen und Wegräumen von Schüsseln verwenden wollte? Miss Mary hat mir sowas nie zugemutet. Und hier die Zwiebeln. Herrje, sagte Dinah, dahin habe ich sie also gesteckt. Konnte ich mich doch nicht besinnen. Die Zwiebeln hatte ich mir für das Ragout hier aufgehoben. Ich hatte ganz vergessen, dass ich sie in den alten Flanell gewickelt hatte. Miss Ophelia hielt jetzt das zerrissene Papier mit den Würzkräutern in die Höhe. »Ach, Mistress, rühren Sie das ja nicht an. Ich habe gerne meine Sachen, wo ich weiß, dass ich sie finde,« sagte Dinah mit einiger Entschiedenheit. »Aber wozu sind diese Löcher im Papier?« »Oh, die sind bequem, um die Kräuter durchzusieben,« sagte Dinah. »Aber du siehst ja, sie werden im ganzen Kasten zerstreut.« »Ja, freilich, wenn Mrs. so alles durcheinander wirft, kann's nicht anders kommen. Mrs. hat schon viel auf die Art verdorben,« sagte Dinah und trat mit unruhig besorgter Miene an den Schrank. »Wenn Mrs. nur hinaufgehen wollte, bis meine Aufräumezeit kommt, so wollte ich schon alles in Ordnung haben. Aber ich kann nichts machen, wenn Ladies herumstehen. Willst du den Kleinen die Zuckerdose nicht geben, Sam? Ich gebe dir eins auf den Kopf, wenn du nicht hörst.« »Ich besichtige die Küche und werde einmal alles in Ordnung bringen, Dinah, und dann erwarte ich, dass du es darin erhältst.« »Mein Gott, Miss Felia, das ist keine Art für Ladies. So was habe ich Ladies niemals tun sehen. Meine alte Mrs. und Miss Mary haben es nie getan, und ich sehe die Notwendigkeit nicht ein.« Und Dinah schritt entrüstet in der Küche herum, während Miss Ophelia Schüsseln sortierte und übereinander setzte, ganze Dutzende von Zuckerdosen in ein gemeinsames Behältnis ausleerte, Servietten, Tischtücher und Handtücher zum Waschen sortierte und mit ihrer eigenen Hand wusch, abwischte und alles mit einer Geschicklichkeit und Schnelligkeit verrichtete, die bei Dinah geradezu Staunen erregte. »Gott, wenn das die Art von Ladies aus dem Norden ist, so sind sie keine Ladies, gar nicht«, sagte sie zu einer ihrer Gehilfinnen, als sie außer dem Bereich des Gehöres war. »Ich bringe meine Sachen so gut in Ordnung wie andere Leute, wenn meine Aufräumezeit kommt, aber ich mag nicht leiden, dass sich Ladies hineinmischen und ich meine Sachen hintun, wo ich sie nicht finden kann.« Man muß Dinah die Gerechtigkeit widerfahren lassen, dass sie in regelmäßiger Wiederkehr Anfälle von Umgestaltungs- und Ordnungseifer hatte, welches sie Aufräumezeiten nannte, wo sie mit großer Tätigkeit jeden Kasten und jedes Schränkchen auf den Fußboden oder die Tische ausschüttete und die gewöhnliche Verwirrung nur noch zehnfach verwirrter machte. Dann brannte sie sich eine Pfeife an, ging unter ihren neuen Anordnungen herum und sprach darüber. Dabei ließ sie von dem ganzen jungen Geschmeiße alle Zinnsachen abscheuern und mehrere Stunden lang eine höchst energische Verwirrung aufrechterhalten, die sie zur Befriedigung aller danach Fragenden mit der Bemerkung erklärte, dass sie aufräume. Sie könne die Sachen nicht so fortgehen lassen und sie wolle den jungen Leuten lehren, besser Ordnung zu halten, sagte sie, denn Dinah schmeichelte sich merkwürdigerweise mit der Einbildung, dass sie selbst ein Muster von Ordnung sei und dass nur die jungen Leute und alle übrigen im Hause an allem schuld wären, was hierin nicht den Standpunkt der Vollkommenheit erreichte. War alles Zinngerät gescheuert und die Tische schneeweiß abgerieben und alles, was das Auge verletzen konnte, in Ecken und Winkeln versteckt, so zog Dinah ein schmuckes Kleid an, band eine weiße Schürze vor, setzte einen hohen, grellbunten Madras-Turban auf und räumte mit vielem Schelten die Küche von dem kleinen Volke, denn sie wollte alles hübsch ordentlich erhalten. Diese periodischen Anfälle hatten sogar ihre unangenehme Seite für die ganze Wirtschaft, denn deiner faßte eine so unmäßige Zuneigung zu ihrem gescheuerten Zinngeräte, dass sie es gar nicht wieder durch Gebrauch verunreinigen wollte. Wenigstens solange der Eifer der Aufräumezeit nicht nachließ. In wenigen Tagen hatte Miss Ophelia jedes Departement des Hauses nach einem systematischen Muster umgestaltet, aber ihre Bemühungen in allen Zweigen, welche der Mitwirkung der Dienstboten bedurften, glichen denen des Sisyphus oder der Danaiden. In ihrer Verzweiflung wendete sie sich eines Tages an St. Clair. »Es ist gar nicht daran zu denken, etwas wie System in diese Familie zu bringen.« »Allerdings nicht«, sagte St. Clair. »Eine so liederliche Wirtschaft, solche Vergeudung und Verwirrung habe ich nie gesehen.« »Das glaube ich dir recht gern.« »Du würdest das nicht so gleichgültig hinnehmen, wenn du selbst die Wirtschaft führtest.« »Meine liebe Cousine, ich muß dir ein für allemal sagen, dass wir Herrschaften uns in zwei Klassen teilen, in Tyrannen und in Tyrannisierte. Wir, die wir gutmütig und der Strenge abgeneigt sind, müssen uns mancherlei Unannehmlichkeiten gefallen lassen. Wenn wir zu unserer Bequemlichkeit eine untätige, unordentliche, gänzlich ungebildete Klasse unter uns behalten wollen, so müssen wir natürlich auch die Folgen tragen. Es sind mir einige seltene Fälle von Personen vorgekommen, die mit Hilfe eines besonderen Taktes Ordnung und System ohne Strenge hervorbringen können, aber ich gehöre nicht zu ihnen. Und so habe ich mich schon vor langer Zeit entschlossen, die Sachen so gehen zu lassen, wie sie gehen. Ich mag die armen Teufel nicht schlagen und zerpeitschen lassen, und sie wissen es, und natürlich wissen sie, dass sie das Heft in den Händen haben. Aber weder Zeit noch Ort noch Ordnung zu kennen und beständig in dieser liederlichen Weise fortzuwirtschaften. Meine liebe Vermont, ihr Eingeborenen oben vom Nordpol legt einen ausschweifenden Wert auf die Zeit. Was auf Erden nutzt die Zeit einem Menschen, der zweimal so viel hat, als er überhaupt brauchen kann? Und was Ordnung und System betrifft, so kommt es für den, der weiter nichts zu tun hat, als auf dem Sofa herumzuliegen und zu lesen, nicht viel darauf an, ob er sein Frühstück oder Mittagessen eine Stunde früher oder später hat. Sicher, unsere Diner hier setzt ein vortreffliches Mittagessen auf den Tisch, Suppe, Ragout, Geflügel, Dessert, Eis und alles, und sie erschafft es unten in ihrer Küche aus Chaos und alter Nacht. Ich halte die Art, wie sie es zustande bringt, wirklich für erhaben, aber, o Himmel, wenn wir hinuntergehen und das Rauchen und Herumhocken und die Verwirrung des Zubereitungsprozesses sehen sollten, so würden wir gewiss nie wieder einen Bissen essen. Meine gute Cousine, steh davon ab. Es ist mehr als eine katholische Buße und hat nicht mehr Nutzen. Du wirst nur böse werden und deiner ganz und gar aus dem Konzept bringen. Lass sie ihren eigenen Weg gehen. Aber Augustin, du weißt gar nicht, welche Unordnung ich vorgefunden habe. Warum nicht? Weiß ich nicht, dass das Mandelholz unter ihrem Bette steckt und das Muskatnussreibeisen in ihrer Tasche neben dem Tabak, dass es 65 verschiedene Zuckerdosen, eine in jedem Winkel des Hauses gibt, dass sie heute die Schüsseln mit einer Tafelserviette wäscht und morgen mit einem Fetzen von einem alten Unterrocke, aber das Ende davon ist, dass sie prächtige Diners und ausgezeichneten Kaffee zu Wege bringt. Und du musst sie beurteilen, wie man Feldherren und Staatsmänner beurteilt, nach dem Erfolge. »Aber die Verschwendung, die Ausgaben!« »Nun ja, verschließe alles, was du verschließen kannst, und behalte den Schlüssel. Gib alles einzeln heraus und frage nie, was übrig bleibt. Es taugt nichts.« »Das beunruhigt mich, Augustin. Ich kann mich nicht des Gefühls erwehren, dass diese Dienstboten nicht streng ehrlich sind. Bist du sicher, dass man sich auf sie verlassen kann?« Augustin lachte über die Maßen über das feierliche und besorgte Gesicht, mit welchem Miss Ophelia diese Frage stellte. »Ach, Cousine, das ist zu gut. Ehrlich. Als wenn sich so etwas erwarten ließe. Ehrlich. Natürlich sind sie das nicht. Warum sollten sie ehrlich sein? Was auf Erden soll sie ehrlich machen? Warum belehrst du sie nicht?« »Belehren, Larifari. Was für Belehrungen würde ich ihnen denn geben, meinst du wohl? Das sieht mir ähnlich. Was Mary betrifft, so hat sie gewiss Zeug genug in sich, um eine ganze Plantage unter die Erde zu bringen, wenn ich ihr freie Hand ließe. Aber das Lügen und Betrügen würde sie doch nicht aus ihnen heraustreiben.« »Gibt's keine Ehrlichen unter ihnen?« »Nun ja, dann und wann einmal einen, den die Natur so unpraktisch einfach, wahrhaft und treu gemacht hat, dass der allerschlimmste Einfluss sie nicht verderben kann, aber sie von der Mutterbrust an fühlt und sieht das farbige Kind schon, dass es keine andern als heimliche Wege gehen kann. Es kann nicht anders auskommen mit seiner Herrin und mit seiner jungen Herrschaft, die mit ihm spielt. List und Betrug werden notwendige, unvermeidliche Gewohnheiten. Es ist unbillig, etwas anderes von ihm zu erwarten. Es ist Unrecht, es dafür zu bestrafen. Was die Ehrlichkeit betrifft, so wird der Sklave in einem so abhängigen, halb kindischen Zustande erhalten, dass es gar nicht möglich ist, ihm die Eigentumsrechte begreiflich zu machen oder ihn zu überzeugen, dass seines Herrn Sachen nicht die seinigen sind, wenn er sie erwischen kann. Ich für meinen Teil sehe nicht, wie sie ehrlich sein können. Ein solcher Bursche wie der Tom ist ein moralisches Wunder. »Und was wird aus ihren Seelen?« sagte Miss Ophelia. »Das ist nicht meine Sache, soviel ich weiß«, sagte St. Clair. »Ich habe nur mit den Tatsachen des gegenwärtigen Lebens zu tun. Die Wahrheit ist, dass man ziemlich allgemein darüber einig ist, die ganze Rasse in dieser Welt uns zunutze des Teufels sein zu lassen, wie es immer in der anderen werden mag.« »Das ist ja wahrhaft schrecklich«, sagte Miss Ophelia. »Du solltest dich vor dir selber schämen.« »Ich weiß nicht, ob ich es nicht tue. Wir befinden uns übrigens in ziemlich guter Gesellschaft«, sagte St. Clair, »wie es fast stets der Fall ist, wenn die Leute auf der breiten Straße gehen. Besieh dir die Hohen und die Niedern in der Welt, und du erblickst dieselbe Geschichte. Die untere Klasse wird an Körper, Seele und Geist abgenutzt, zum Besten der Höheren. So ist's in England, so ist's überall, und doch erbleicht die ganze Christenheit vor tugendhafter Entrüstung, weil wir dasselbe unter einer etwas anderen Form als sie tun. In Vermont ist es nicht so. Nun ja, in Neuengland und in den freien Staaten habt ihr einen Vorzug vor uns, das gebe ich zu. Aber da klingelt man. So lasst denn unsere gegenseitigen Vorurteile einen Augenblick ruhen und zu Tisch gehen.« Als sich Miss Ophelia in der späteren Hälfte des Nachmittags in der Küche befand, riefen ein paar von den Negerkindern aus, »Seht, da kommt Prue und grunzt, wie sie's immer macht.« Eine lange, knochige Farbige trat jetzt mit einem Korbe voll Backwerk auf dem Kopfe in die Küche. »Ach, Prue, da bist du auch«, sagte Dinah. Prues Gesicht hatte einen eigentümlich tückischen Ausdruck und ihre Stimme war mürrisch und grollend. Sie setzte den Korb hin, kauerte auf dem Fußboden nieder, stützte die Ellbogen auf die Knie und sagte, »Oh Gott, ich wollte, ich wäre tot.« »Warum wünschest du dir den Tod?« fragte Miss Ophelia. »Dann wäre es aus mit meiner Qual«, sagte das Weib mürrisch, ohne die Augen vom Boden zu erheben. »Warum betrinkst du dich immer, dass du hernach ausgepeitscht wirst, Prue?« sagte eine schmucke Quadronenkammerzofe und spielte dabei mit ein paar Korallenohrbehängen. Die Frau sah sie mit einem bösen Blicke an. »Wer weiß, ob du's nicht auch noch lernst, das sollte mich freuen, dann würdest du froh sein, manchmal einen Schluck zu haben, wie ich, um dein Elend zu vergessen.« »Na, zeig dein Gebäck her, Prue«, sagte Dinah. »Mrs. hier wird's bezahlen.« Miss Ophelia suchte ein paar Dutzend Brote aus. »Dort oben in dem zerbrochenen Topfe stehen ein paar Marken«, sagte Dinah. »Jack, klettere einmal hinauf und hole sie herunter.« »Marken? Wozu sind die da?« sagte Miss Ophelia. »Wir kaufen Marken von ihrem Master und sie gibt uns Brot dafür.« »Und sie zählen mein Geld und meine Marken, wenn ich nach Hause komme, um zu sehen, ob ich das einzelne Geld habe, und wenn ich's nicht habe, so schlagen sie mich halb tot.« »Und es geschieht dir recht«, sagte Jane, die schnippische Kammerzofe, »wenn du ihr Geld stiehlst, um dich dafür zu betrinken.« »Das tut sie, Mrs.« »Und das will und werde ich tun. Ich kann nicht anders leben. Ich muss trinken und mein Elend vergessen.« »Das ist sehr töricht und schlecht von dir«, sagte Miss Ophelia, »deinem Herrn das Geld zu stehlen, um dich zum Vieh zu machen.« »Das ist wohl möglich, Mrs., aber ich muss es tun. Ja, ich werde es tun. Oh Gott, ich wollte, ich wäre tot, wahrhaftig. Ich wollte, ich wäre tot und heraus aus meinem Elend.« Und langsam und steif stand die Alte auf und setzte ihren Korb wieder auf den Kopf. Aber ehe sie hinausging, sah sie sich noch das Quadronenmädchen an, das immer noch mit seinem Ohrgehänge spielte. »Du bildest dir Wunder ein, wie schön du damit bist, wenn du lachst und dich in die Brust wirfst und auf alle anderen Leute herabsiehst. Na, tut nichts. Wirst vielleicht auch noch einmal ein armes, altes, zerschlagenes Geschöpf, wie ich bin. Ich hoffe zum Herrn, dass es so werden wird. Dann sieh mal zu, ob du nicht trinkst und trinkst, bis du in die Hölle kommst, und es geschieht dir recht, du, hu!« Und mit einem boshaften Geheul verließ die Alte die Küche. »Ekelhaftes altes Vieh«, sagte Adolf, der für seinen Herrn Rasierwasser holte. »Wenn ich ihr Master wäre, würde ich sie noch schlimmer zusammenhauen.« »Das wäre nicht möglich, gar nicht«, sagte Dinah. »Ihren Rücken solltet ihr sehen, sie kann kein Kleid drüber leiden.« »Solche gemeine Kreaturen sollten sich eigentlich gar nicht mit feinen Familien herumtreiben dürfen«, sagte Miss Jane. »Was sagen Sie dazu, Mr. St. Clair?«, sagte sie mit einem koketten Blick auf Adolf. »Wir müssen hier bemerken, dass neben anderen Sachen, die seinem Herrn gehörten, Adolf sich auch seines Namens und seiner Adresse zu bedienen gewohnt war und dass er sich in den farbigen Kreisen von New Orleans als Mr. St. Clair bewegte.« »Gewiss bin ich Ihrer Meinung, Miss Benoit.« Benoit war der Familienname Marie St. Clairs und Jane war eine ihrer Dienerinnen. »Darf ich mir die Frage erlauben, Miss Benoit, ob dieser Ohrenschmuck für den Ball morgen Abend bestimmt ist? Er ist wirklich bezaubernd.« »Ich möchte nur wissen, Mr. St. Clair, wie weit Ihr Herrn die Unverschämtheit noch treiben wollt«, sagte Jane und warf ihr hübsches Köpfchen zurück, dass die Ohrbehänge von der raschen Bewegung funkelten. »Ich tanze den ganzen Abend nicht mit Ihnen, wenn Sie noch weiter fragen.« »Oh, Sie können doch nicht so grausam sein. Ich sterbe vor Neugier zu wissen, ob Sie in Ihrem roten Talatin kommen werden«, sagte Adolf. »Was gibt's?«, sagte Rosa, eine muntere, pikante kleine Quadrone, die jetzt die Treppe heruntergehüpft kam. »Ach, Mr. St. Clair ist so unverschämt.« »Bei meiner Ehre«, sagte Adolf, »ich überlasse das Urteil jetzt Rosa.« »Ich weiß, Sie sind immer ein zudringlicher Mensch«, sagte Rosa und wiegte sich auf einem ihrer kleinen Füßchen, während sie Adolf maliziös ansah. »Ich muss mich beständig über ihn ärgern.« »Ach, meine Damen, Sie beide brechen mir noch das Herz«, sagte Adolf. »Man wird mich eines Morgens tot in meinem Bett finden, und Sie werden es zu verantworten haben.« »Man höre nur den schrecklichen Menschen sprechen«, sagten beide Damen und lachten unmäßig. »Na, marsch fort mit euch. Dürft mir hier nicht in der Küche im Wege stehen mit eurem Läppchen«, sagte Dinah. »Tante Dinah ärgert sich, weil sie nicht auf den Ball gehen kann«, sagte Rosa. »Mag nichts wissen von euren Mulattenbällen«, sagte Dinah. »Betut euch da und wollt die Leute glauben machen, ihr wärt Weiße. Zuletzt seid ihr doch Nigger, so gut wie ich.« »Tante Dinah salbt sich jeden Morgen ihre Wolle ein, damit sie glatt liegt«, sagte Jane. »Und doch bleibt's Wolle«, sagte Rosa und schüttelte boshaft ihre langen, seidenweichen Locken. »Na, ist vor Gott Wolle nicht zu jeder Zeit so gut wie Haar?«, sagte Dinah. »Ich möchte auch wissen, auf wen Mrs. am meisten hält, auf ein Paar wie ihr seid oder auf eine wie ich bin. Marsch fort mit euch, ihr Schlumpen! Ihr sollt euch nicht hier herumdrehen!« Hier wurde das Gespräch in doppelter Art unterbrochen. Oben an der Treppe hörte man St. Clair rufen, ob Adolf denn den ganzen Abend mit seinem Rasierwasser wegbleiben wolle. Und Miss Ophelia kam aus dem Speisezimmer und sagte: »Jane und Rosa, was vertrödelt ihr hier die Zeit? Geht hinein und nehmt eure Näherei vor.« Unser Freund Tom, der während des Gesprächs mit der alten Negerin in der Küche gewesen war, war ihr gefolgt. Er sah sie weiterschleichen und hörte, wie sie von Zeit zu Zeit ein unterdrücktes Stöhnen ausstieß. Endlich setzte sie ihren Korb auf eine Türstufe und zupfte das alte, verschossene Tuch zurecht, das ihre Schulter bedeckte. »Ich will euch euren Korb ein Stück tragen«, sagte Tom mitleidig. »Warum denn?«, sagte die Frau. »Ich brauche keine Hilfe.« »Ihr scheint mir krank oder unglücklich oder sowas zu sein«, sagte Tom. »Ich bin nicht krank«, sagte die Frau kurz. »Ich wollte«, sagte Tom und sah sie angelegentlich an, »ich wollte, ich könnte euch überreden, das Trinken zu unterlassen. Wisst ihr nicht, dass ihr euch da mit Leib und Seele zugrunde richtet?« »Ich weiß, dass ich in die Hölle komme«, sagte die Frau mürrisch. »Das braucht ihr mir nicht erst zu sagen. Ich bin schlecht, ich bin böse. Ich komme geradewegs in die Hölle. Oh Gott, ich wollte, ich wäre schon dort.« Tom schauderte über diese schrecklichen Worte, die sie mit einem mürrischen und leidenschaftlichen Ernste aussprach. »Oh, der Herr habe Erbarmen mit euch, armes Geschöpf. Habt ihr nie von Jesus Christus gehört?« »Jesus Christus? Wer ist das?« »Ich glaube, ich habe von dem Herrn erzählen hören und dem Gericht und der ewigen Qual. Ich habe davon gehört.« »Aber hat euch niemand von dem Herrn Jesus erzählt, der uns arme Sünder geliebt hat und für uns gestorben ist?« »Davon weiß ich gar nichts«, sagte die Frau. »Mich hat niemals jemand geliebt, seit mein alter Tod ist.« »Wo seid ihr her?« sagte Tom. »Aus Kentucky. Dort hielt mich ein Mann, um ihm Kinder zum Verkauf zu gebären. Der brachte sie auf den Markt, so wie sie groß genug waren. Zuletzt verkaufte er mich an einen Händler und von dem kaufte mich mein Herr.« »Und wie habt ihr das schlimme Trinken angewöhnt?« »Um mein Elend zu vergessen. Ich bekam ein Kind nach meiner Ankunft hier und ich dachte nun, ich würde eins aufziehen können, weil Master kein Händler war. Es war das hübscheste kleine Kind und Mrs. schien anfangs gar viel darauf zu halten. Es schrie nie, es war hübsch und stark. Aber Mrs. wurde krank und ich wartete sie und ich bekam das Fieber und die Milch vertrocknete mir und das Kind schwand zu Haut und Knochen zusammen und Mrs. wollte keine Milch für es kaufen. Sie wollte nichts davon hören, wenn ich ihr sagte, ich hätte keine Milch. Sie sagte, sie wisse, ich könne es mit dem auffüttern, was andere Leute essen, und das Kind siechte immer mehr hin und schrie Tag und Nacht und war nichts als Haut und Knochen mehr. Und Mrs. ärgerte sich jetzt darüber und sagte, es sei nichts als Bosheit. Sie wollte, es wäre tot, sagte sie, und sie litt nicht, dass ich es des Nachts zu mir nahm, weil es mich wach erhielte und mich ganz untauglich machte. Sie befahl mir, in ihrem Zimmer zu schlafen, und ich musste das Kleine in eine Dachkammer legen, und dort hat es sich eines Nachts zu Tode geweint. Es war tot, und ich gewöhnte das Trinken an, damit mir sein Schreien nicht mehr in die Ohren gellte. Ich trinke, und ich muss trinken, und wenn ich dafür in die Hölle komme. Master sagt, ich würde in die Hölle kommen, und ich sage ihm, ich wäre schon drin. »O, ihr Arme«, sagte Tom, »hat euch niemals jemand gesagt, wie der Herr Jesus euch liebt und für euch gestorben ist? Haben sie euch nicht gesagt, dass er euch helfen wird und dass ihr zuletzt in den Himmel kommen und Ruhe haben könnt?« »Es sieht aus, wie in den Himmel kommen«, sagte die Frau, »ist das dort, wo die weißen Menschen hingehen? Ihr mich da in einer bekäme, lieber wollte ich in die Hölle, um von den Master und Mrs. wegzukommen.« »Ja, das möchte ich«, sagte sie, wie sie mit ihrem gewöhnlichen Stöhnen den Kopf wieder auf den Kopf setzte und mürrisch vortumpelte. Kummer erfüllt ging Tom nach dem Hause zurück. Im Hofe traf er die kleine Eva, einen Kranz von Tuberosen auf dem Kopf und die Augen strahlend vor Freude. »Ach, Tom, da bist du ja. Ich bin froh, dass ich dich gefunden habe. Papa sagt, du sollst die Ponys anspannen und mich in meinem kleinen neuen Wagen ausfahren«, sagte sie und ergriff seine Hand. »Aber was ist denn, Tom? Du siehst ja so traurig aus.« »Es ist mir nicht wohl, Miss Eva«, sagte Tom bekümmert, »aber ich will anspannen.« »Aber sage mir, Tom, was ist denn? Ich sah dich mit der alten Prue sprechen.« In einfachen, ernsten Worten erzählte Tom Eva die Geschichte der Frau. Sie antwortete nicht mit Ausrufungen oder Verwunderungen oder Tränen wie andere Kinder. Ihre Wangen wurden blass und ein tiefer, ernster Schatten flog über ihre Augen. Sie legte beide Hände auf ihren Busen und seufzte schwer. Ende von Miss Ophelias Erfahrungen und Meinungen. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel. www.crowwings.com